Erster Esra betete und weinte vor dem Tempel Gottes. Er lag auf dem Boden und bekannte seine Sünden. Viele Israeliten, Männer, Frauen und Kinder, versammelten sich um ihn. Das Volk weinte auch sehr. Zweiter Sechania, ein Sohn von Jehiel aus der Familie Elam, sagte zu Esra, wir haben gegen unseren Gott gesündigt. Wir haben fremde Frauen aus dem Land geheiratet. Aber es gibt noch Hoffnung für Israel. Dritter, lasst uns Gott versprechen, alle diese Frauen und ihre Kinder wegzuschicken. Wir wollen das tun, wie du, mein Herr, und die, die Gottes Gesetz achten, es beschließen. Wir wollen nach dem Gesetz handeln. Vierter, steh auf, Esra. Du bist dafür verantwortlich. Wir werden dir helfen. Sei stark und handle. Fünfter, Esra stand auf. Er ließ die Obersten der Priester und der Leviten und alle Israeliten schwören, dies zu tun. Und sie schworen. Sechster, Esra ging vom Tempelplatz weg. Er ging in das Zimmer von Johanan, dem Sohn von Eliasib. Er blieb dort über Nacht. Er aß und trank nichts. Er war traurig wegen der Sünde der Heimkehrer. Siebter, danach gab man in Juda und Jerusalem einen Befehl. Alle, die aus der Gefangenschaft zurückkamen, sollten sich in Jerusalem versammeln. Achter, wer am dritten Tag nicht kam, sollte seinen Besitz verlieren. Das hatten die Anführer beschlossen. Er sollte auch aus der Gemeinschaft der Heimkehrer ausgeschlossen werden. Neunter, alle Männer von Juda und Benjamin versammelten sich am dritten Tag in Jerusalem. Es war der 20. Tag des 9. Monats. Das ganze Volk saß auf dem Platz vor dem Tempel Gottes. Sie zitterten wegen der Sache und wegen des Regens. Zehnter, Esra, der Priester, stand auf und sagte zu ihnen, ihr habt gesündigt. Ihr habt fremde Frauen geheiratet. So habt ihr Israels Schuld noch größer gemacht. Elfter, bekennt eure Sünde vor Jahwe, dem Gott eurer Väter. Tut, was er will. Trennt euch von den Menschen dieses Landes und von den fremden Frauen. Zwölfter, die ganze Gemeinde antwortete laut, ja, wir müssen tun, was du gesagt hast. Dreizehnter, aber es sind viele Leute. Es ist Regenzeit, wir können nicht draußen bleiben. Diese Sache dauert länger als ein oder zwei Tage. Viele von uns haben in dieser Sache gesündigt. 14. Unsere Anführer sollen für die ganze Gemeinde entscheiden. Alle Männer, die fremde Frauen geheiratet haben, sollen zu einer bestimmten Zeit kommen. Die wichtigen Männer und Richter aus jeder Stadt sollen auch kommen. So wird Gottes Zorn wegen dieser Sache von uns weggenommen. 15. Nur Jonathan, der Sohn von Asahel, und Jaseja, der Sohn von Tikwa, waren dagegen. Mesulam und der Levit Sabtai halfen ihnen. 16. Die Heimkehrer taten, was sie gesagt hatten. Esra, der Priester, wählte Männer aus. Das waren die Familienoberhäupter, alle mit Namen. Sie trafen sich am ersten Tag des 10. Monats, um die Sache zu prüfen. 17. Sie beendeten die Sache der Männer, die fremde Frauen geheiratet hatten. Das dauerte bis zum ersten Tag des 1. Monats. 18. Diese Priester hatten fremde Frauen geheiratet, aus der Familie von Jesua, dem Sohn von Josadak, und seinen Brüdern waren es Maseja, Elisa, Jarib und Gedalia. 19. Sie versprachen, ihre Frauen wegzuschicken. Sie wollten auch einen Widder als Opfer für ihre Sünde geben. 20. Aus der Familie von Immer waren es Hanani und Zebadia. 21. Aus der Familie von Harim waren es Maseja, Elia, Semaja, Jehiel und Usia. 22. Aus der Familie von Paschur waren es Eljoenai, Maseja, Ismael, Netanel, Josabat und Eleasa. 23. Von den Leviten waren es Josabat, Simai, auch Kelita genannt, Petaja, Juda und Elisa. 24. Von den Sängern war es Eliasib. Von den Torhütern waren es Salum, Telem und Uri. 25. Von den anderen Israeliten, aus der Familie von Pareosch waren es Ramia, Jisia, Malchia, Miamin, Eliasa, Malchia und Benaja. 26. aus der Familie von Elam waren es Matanja, Sacharja, Jehiel, Abdi, Jeremoth und Elia. 27. aus der Familie von Sattu waren es Eljoenai, Eljasib, Matanja, Jeremoth, Sabbat und Aziza. 28. aus der Familie von Bebai waren es Johanan, Hanania, Sabai und Adlai. 29. aus der Familie von Bani waren es Mesulam, Maluch, Adaya, Jasub, Shial und Jeremoth. 30. aus der Familie von Pahatmob waren es Adna, Kelal, Benaja, Masia, Matanja, Bezaleel, Binui und Manasse. 31. aus der Familie von Harim waren es Elisa, Jisia, Malchia, Semaja, Simeon, 32. Benjamin, Maluch und Shemaja. 33. aus der Familie von Haschum waren es Matnai, Matata, Sabbat, Eliphelet, Jeremai, Manasse und Simai. 34. aus der Familie von Bani waren es Madai, Amram, Uel, 35. Benaja, Betja, Keluhi, 36. Banja, Meremoth, Eljasib, 37. Matanja, Matnai, Jasai, 38. Bani, Binui, Simai, 39. Shelemja, Nathan, Adaya, 40. Machnatbai, Shashai, Sharai, 41. Azarel, Shelemja, Shemaja, 42. Salum, Amaja und Josef. 43. aus der Familie von Nebo waren es Jael, Matitja, Sabbat, Sebina, Jadai, Joel und Benaja. 44. Alle diese Männer hatten fremde Frauen geheiratet. Sie schickten sie und ihre Kinder weg.